Alle Priester wussten von jeher, wie Moses ein Gehege um Sinai zu machen, ihren Berg zu heiligen und dem Volk das Hineinsteigen zu verbieten, damit es der Herr nicht zerschmettere in seinem Zorn. Das Volk sah die Herrlichkeit des Herrn nur von hinten. Man durfte sich dem Altare des Herrn nicht mit leeren Händen nahen und von den Opfern hatten die Priester das Fetteste. Immerhin. Wenn es nur nicht vom Nierenbraten bis zu Ländereien, Dompräbenden, Fürstentümern und endlich gar bis zu Statthaltereien Gottes auf Erden gekommen wäre, wogegen sich die Groschen und Kreuzer auf protestantischen Altären, Eier, Butter, Schmalz, Hühner und so weiter so kahl ausnehmen und selbst die gemästeten Puten, die in Norddeutschland Konsistorialvögel heißen. Die Priester trugen dabei stets das Pektorale des Hohenpriesters Urim Thummim, Wahrheit und Klarheit. Wenn man sich so recht in die Pfaffenwelt hineindenkt, so entbrennt man in heiligen Eifer des Elias und möchte die Pfaffen schlachten, wie der Prophet sie schlachtete. 450 Stück. Karl Julius Weber. Der Anblick der großen Natur führt in Stunden, wo sich der Mensch sammelt, unwillkürlich zu religiösen Ideen. Den gebildeten und fühlenden Menschen wie den rohen Sohn der Natur, der alles, was ihn mächtig ergreift, alles, was er nicht zu fassen vermag, zum Fetisch und zur Gottheit macht. Die Sonne war die allernatürlichste Gottheit, das Licht ein Gott. Und die halbwilden Sonnenanbeter sind in den Augen des Philosophen weit vernünftiger als unsere Heiligen und Knochenanbeter der Schlange vom Epidaurus und der heiligen Hühner und Gänse der Römer nicht zu erwähnen. Es grenzt ans Erhabene, was der natürliche Inka dem fanatischen Dominikaner sagte. Dein Gott ist an einem Holz gestorben, der meinige ist die unsterbliche Sonne. Die Irmensäule, die Hermannssäule der Sachsen, war doch so viel wert als ein Marienbild. Karl Julius Weber. Wir wissen jetzt, dass unsere Welt ein Stäubchen im Weltall ist und sind daher von dem lächerlichen Hochmut zurückgekommen, der die ganze Naturordnung umstieß, um einiger Insekten willen, die auf diesem Stäubchen herumkriechen. Die Gesetze der Natur sind unveränderlich, wie die Natur der Pfaffen, und daher ist es vor 6000 Jahren gerade so in der Welt zugegangen wie heute. Man weiß, die Welt hat es erfahren, dass einst der Glaub in Priesterhand mehr Böses tat in 1800 Jahren als in 6000 der Verstand. Jena zählte vor Zeiten siebenerlei Plunder, den Selbstverständiger als die Septem Miraculae Jenae anführten, und zu diesen unmerkwürdigen Merkwürdigkeiten gehören jetzt alle sogenannten Wunder. Es gibt nur noch ein Wunder, die Welt und allenfalls der Geist des Menschen, und an diesen Wundern noch unsere Urenkel in tausendstem Glied sich satt wundern, satt studieren und satt die Köpfe zerbrechen in Saecula Saecularum. Karl Julius Weber. Religion ist so ein dunkles Wort, dass Millionen nichts dabei denken konnten, wenn sie auch denken wollten. Und dies war gerade den Priestern desto lieber. Die Zaubergewalt der Religion über das menschliche Gemüt ist mächtig und das war den Schlauköpfen noch lieber. Von Anbeginn der Gesellschaft sahen die Priester in ihr das kräftigste Mittel, die Gemüter zu beherrschen, unstreitig in der Wildheit der Zeiten der beste Zaum und Gebiss für rohe Halbmenschen. Und sie hätten dieses Zuchtmittel immerhin gebrauchen mögen, hätten sie es nicht so schändlich missbraucht. Wer dem Altare dient, soll vom Altar leben. Aber sie machten aus dem Tische des Herrn ein förmliches Handelshaus und Warenlager und lebten nicht bloß davon, sondern wucherten damit Ärger den Juden. Sie machten es mit der Religion gerade wie die Demagogen mit der Freiheit. Und selbst die Stadtuhr musste nach ihrer Bequemlichkeit richten, nicht nach der Sonne. Wenn die Sonne 12 zeigte, die Kirchenuhr aber nur 11, so durfte die ganze Stadt nur 11 zählen, bis endlich viele sich an ihre Taschenuhr hielten und aus dem Himmelsschlüssel oder St. Peterschlüssel Primula Veris Brusttee wurde. Karl Julius Weber. Die die Bettelorden. Im Übel lag jedoch das Heilmittel des Übels. Die Bettler trieben es so arg, dass sie gerade dadurch die Gegenkraft aufweckten. Aber was hatten nicht, bis es so weit kam, die edelsten Denker jeder Zeit, die Licht aufstecken wollten, zu dulden von der Verfolgung dieses wahren Geschmeißes der Kirche. Jedem Menschenfreund muss das Blut in jeder Ader wallen, wenn er an die Verfolgung und Volksbetrügereien dieser Kutten denkt und an ihre Kabalen gegen bessere Menschen. Karl Julius Weber.